wie durch die Savanne klingt. Und der große Häuptling ruft den Gott der Berge und er tanzt den Chagadag, der uns den Regen bringt. Das ewig alte Lied.